zwei Schleifchen umeinander herum und du schaust dich kaum noch an. Der Haussegen hängt ganz wackelig und krumm, was hab ich dir denn getan? Bloß weil ich von gestern Abend erst heute Morgen gekommen bin. Das ist doch vorbei, komm her und verzeih, denn traurig sein ist nicht mehr in. Schöne Therese, ach bitte sei mir nicht mehr böse, die ganze Streiterei ist Käse und für die Katze. Putzi, putzi, nur Schmatz. Schöne Therese, ach bitte sei mir nicht mehr böse, ich wär so gerne wieder gut mit dir. Komm her, mein Schatz. Ich möchte ja immer lieb zu dir sein, doch ich bin halt auch ein Mann. Und Männer wie ich, die fassen nicht nur mit samtenen Pfötchen an. Wenn ich dir auch manchmal weh tu, dann nimm es nicht immer gleich so schwer. Es wäre für dich doch langweilig, wenn ich immer nur ein Engel wär. Schöne Therese, ach bitte sei mir nicht mehr böse, die ganze Streiterei ist Käse und für die Katz. Bussi, Bussi, nur Schmatz. Schöne Therese, ach bitte sei mir nicht mehr böse, ich wär so gerne wieder gut mit dir. Komm her, mein Schatz. Man kann nicht vermeiden, dass bei uns beiden es auch mal richtig kracht. Doch das ist kein Beinbruch, wenn nach dem Einbruch jeder von uns darüber lacht.